Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Jetzt bin ich etwas irritiert, weil ich mich im Fernsehen nicht sehe, obwohl ich hier sitze. Das ist ja sehr kurios. Naja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Vielleicht hört mich ja irgendjemand. Wir haben eine freie Themennacht heute, Montagnacht. Und wenn ihr mich anrufen wollt, dann ruft mich gerne an. Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt wüsste ich gerne mal von meiner Regie, ob ich hier Halluzinationen habe oder ob das wirklich so ist, dass man mich nicht sieht im Fernsehen. Ich frage mal die Regie. Ja, es scheint so zu sein. Vielleicht hört man mich aber im Fernsehen. Dann verspreche ich euch, dass dieser Fehler so schnell wie möglich behoben wird. Man hört mich auch nicht, aber man hört mich im Radio, hoffe ich zumindest. Das heißt, ich begrüße euch, die 1Live-Hörer, ganz herzlich. Und wir fangen jetzt einfach an mit Tom. Und Tom ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Tom. Es ist ein witziges Bild, dich nicht zu sehen. Ich bin ganz irritiert. Ich habe hier einen Monitor neben mir stehen und normalerweise sehe ich mich dann immer, wenn wir auf dem Sender sind. Und nun bin ich weggezaubert, obwohl ich hier sitze. Das ist echt witzig. Das ist technisch ein Kuriosum. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Die Kamera ist an, aber ich bin nicht da. Jo. Domian, aber du bist da. Genau, ich bin da. Ja. Domian, zu meinem Thema. Es geht darum, ich möchte meinen beiden Lebensrettern, die mir am vergangenen Freitag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Frankfurt, da geht es um zwei LKW-Fahrer, die mein Leben gerettet haben. Aha. Es geht um das, ich war am Freitag beruflich unterwegs von Karlsruhe nach Frankfurt, war ungefähr auf Höhe Waldorf. Ich weiß nicht, ob ich da geografisch ein bisschen auskenne. Nicht so gut, nee. Bin ich sicher schon vorbeigefahren, aber so genau weiß ich es nicht, aber egal. Gut, es ist jedenfalls eine sehr, sehr stark befahrene Strecke. Ich musste an diesem Tag beruflich nach Frankfurt. Es war so gegen 23:45, das weiß ich aber auch nur noch durch die Polizei. Es hat ein bisschen genieselt, ich war auf der Autobahn, sehe ungefähr 200, 250 Meter. Ups, der stockt ein bisschen. Muss gestehen, ich hatte ein altes Auto, einen Golf 2 und habe gebremst. Wie es der Teufel will, es zieht mir mein Hinterteil weg und ich, ach du Scheiße, sehe, dass von hinten ein Fahrzeug mit einem Affenkaracho angeschossen kommt, sehe es nur noch einen Bruchteil von einer Sekunde und es gibt einen Riesenschlag. Es schleudert mich nach vorne. Ich krache richtig frontal in den Vordermann rein, es zieht mich zurück, jemand kracht nochmal, sprich der Hintermann ist mir nochmal aufgefahren, bin dann irgendwie zum Stehen gekommen. Bin total irritiert in meinem Auto drin, wusste überhaupt nicht, was los ist, wo ich bin, was passiert. Sehe, dass es vorne aus meinem Motorraum rausgeräumt, konnte überhaupt nichts machen, war eingeklemmt, Tür ging nicht auf, Gurt ging nicht weg, gar nichts. Rechts neben mir, jetzt muss ich leider ein bisschen Schleichwerbung machen, damit der Fahrer, das ist nämlich eigentlich der Grund, warum ich anrufe, der Firma Betz in Reutlingen, also es ist hier im Stuttgarter Raum, halten zwei Fahrer an, springen aus dem LKW, das habe ich Gott sei Dank noch mitbekommen, rennen auf mein Auto zu, rufen mich, hey, alles klar, bist du verletzt? Ich, keine Ahnung, ich will hier nur irgendwie raus. Sagt man, ha, man sieht dich. Ja, man sieht dich. Ich unterbreche mal eben kurz und begrüße die Fernsehzuschauer ganz herzlich. Wir haben hier irgendwelche seltsamen technischen Schwierigkeiten, sodass ich gerade schon dachte, ich leide an Halluzinationen. Weil ich sitze hier und der Monitor neben mir zeigt, dass ich nicht hier saß, was ihr gerade auch gesehen habt. Und dann ist ein Notprogramm angelaufen, etwas Musik. Und die Kollegen der Technik haben das aber jetzt Gott sei Dank geregelt. Und nun sind wir live da und ich hoffe, dass ihr mich auch versteht oder uns auch versteht, weil wir auch Tonprobleme gerade hatten. Also, ich bin froh, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Und wir haben eine freie Themennacht und ich unterhalte mich gerade schon mit Tom. Tom, 28 Jahre alt, der davon erzählt, dass er letzte Woche Freitag dem Tode knapp entronnen ist auf der Autobahn in Süddeutschland und wollte sich bei seinen beiden Lebensrettern bedanken. Und jetzt steigen wir da wieder an, wo du gerade aufgehört hast, Tom. Ja, also wie gesagt, es war eben so, dass ich eben in meinem Auto drin war und die beiden kamen wirklich zugerannt und hab dann zum einen gebrüllt, schlag mein Fenster, mach irgendwas, ich will aus diesem Auto raus und sagt er, es hat keinen Sinn, wenn ich die Scheibe einschlag, das fliegt alles ins Gesicht. Der zweite schreibt lieber mit, Mensch, beeil dich, die Karre fängt zu brennen. Dann habe ich wirklich Panik bekommen. Ja. Mein Auto fing zu brennen, ich habe es gesehen, dass Flammen aus meinem Motorraum rauskommen. Dann haben die gesagt, es muss schnell gehen. Rennen zum Auto zurück, holen einen Feuerlöscher, haben es dann wohl irgendwie unter Kontrolle bekommen. Dann habe ich mal versucht, irgendwie mein Fenster runter zu kurbeln. Also irgendwie, das war jetzt im Geisteswahn. Du warst vollkommen unverletzt? Dachte ich bis dahin. Auf jeden Fall so, dass du dich bewegen konntest und die Kurbel... Ja, das ging schon. Ich meine, es sind auch Situationen, Domian, selbst wenn du noch so schwer verletzt gewesen wäre, hast du in dem Augenblick Kräfte, die du sonst nicht hast. Es war jedenfalls so, dass ich Fenster runtergekurbelt habe, habe mich dann irgendwie aus meinem Gurt befreien können, bin dann von den beiden LKW-Fahrern und zwei Polizisten, die inzwischen auch gekommen waren, aus dem Fahrzeug irgendwie rausgezogen worden, über die Leitplanke drüber. Bin gestanden und gesagt, es geht mir soweit gut, ich habe nichts mitbekommen an deiner Aha-Platzwunde, hast du schon mal oben am Kopf, hab geblutet ohne Ende, hab meine Beine kaum noch gespürt, mir war schlimm, schwindelig und so weiter. Ja. Und alles andere lief dann eigentlich in Minuten ab. Ich bin da gestanden, total benommen, hab gesagt, was ist mit meinem Auto? Haben die gesagt, lass dein blödes Auto, dein Auto ist egal. Und um das Ganze ein bisschen kurz zu machen, es war so, insgesamt waren in diesem Unfall zum Fahrzeug verwickelt. Aber das Auto ist dann, das Auto ist nicht explodiert mehr, oder? Um Gottes Willen, also ich möchte nicht wissen, was dann passiert wäre. Aber diese beiden Männer, die haben letztendlich dein Leben gerettet. Richtig. Wenn die nicht gewesen wäre, was wäre denn dann passiert? Ich wäre mit Sicherheit gestorben. Mit Sicherheit, weil die Feuerwehr wurde zwar alarmiert, ist dann aber abgeblasen worden, weil die meinen brennenden Motor gelöscht haben. Und das ist jetzt wirklich eine Sache, ich habe seitdem eine ganz, ganz andere Einstellung zur LKW-Fahrern, muss ich wirklich sagen. Also das hat sich geändert von, du warst früher kritisch gegenüber LKW-Fahrern? Ja, weil man manchmal denkt, wenn man wenn es wirklich eilig hat, dann kommt das Auto, mein Gott, warum musst du jetzt vor dir rausziehen? Jetzt hat sich alles geändert, weil du gesehen hast, dass das Leute sind, die unter Umständen sehr spontan agieren und ihr Leben gerade haben. Wie geht's dir denn körperlich jetzt, heute? Ja gut, körperlich geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe eben noch diese Platzwunde, habe Schmerzen in meiner rechten Schulter, habe noch ein leichtes Schleudertrauma, aber sonst nicht. Also, Dank an die beiden LKW-Fahrer, die dir das Leben letzten Freitag gerettet haben. Auf jeden Fall. Und das war der Grund deines Anrufes. Leider ist es jetzt ein bisschen kaputt gegangen durch unsere technische Panne. Jo, das ist aber nicht das Problem. Ich glaube, das ist doch noch gut rübergekommen. Auf jeden Fall diese beiden LKW-Fahrer und ich weiß, dass viele, viele Promi-Fahrer deine Sendung hören. Ja, das stimmt. Sollte irgendeiner dieser Fahrer oder dieser Firma Betz, ich muss ja so einen Namen nennen, weil sonst weiß man es nicht, sich an diesen Unfall erinnern können, das können die mit Sicherheit, weil es 5 Fahrzeuge waren. Wir waren 4 Verletzte. Ach, die sind, mit denen hast du dann gar keinen Kontakt mehr gehabt danach? Nicht mehr so viel, ich weiß bloß, dass das Mädchen, das 19 Jahre alt war, das hier hinten ungebremst mit 130 reingeknallt ist. Ja. Dieses Mädchen ist querschnittgelähmt, die hat absolut übel erwischt. Und du würdest dich gerne bei diesen beiden Fahrern bedanken? Auf jeden Fall. Das können wir ruhig nochmal sagen. Die kamen von der Firma? Von der Firma Betz. Das ist eine sehr, sehr große Spedition in Reutlingen, das ist bei Stuttgart. Also, wenn die jetzt zugehört haben, dann werden die genau kapiert haben, um was es da ging in diesem Gespräch. Und die werden sich angesprochen gefühlt haben. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass es so ausgegangen ist. Freue mich, dass wir miteinander haben reden können. Und alles Gute. Weiterhin dir. Viel Glück. Auch, natürlich auch dem ganzen Team. Dankeschön, Tom. Dankeschön, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. So, meine Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben eine freie Themenleitung. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Morgen, das sage ich jetzt schon mal, morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt unser Thema In den Fängen einer Sekte. Ich möchte morgen mit Leuten reden, die in einer religiösen Sekte waren oder vielleicht sind und sich nicht trauen, da rauszukommen, vielleicht große Probleme haben. Oder die davon erzählen, unter Umständen, wie mühsam und wie schwierig und wie schmerzlich es war, sich aus den Krallen einer Sekte zu befreien. Das ist unser Thema morgen. Heute könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Nächster Anrufer ist Tim und Tim ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Tim. Guten Abend, Domian. Hi. Alles um was klar? Um was geht's? Folgendes, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ich bin mit einer Frau, also Freundin von mir, 2 Jahre zusammen. Wir haben ein Riesenproblem. In den 2 Jahren ist weder haben noch Sex hingekriegt, noch irgendwas anderes hingekriegt. Und zwar, wir streiten uns um einen. Jetzt habe ich erstmal eine Bitte an dich. Halt mal den Telefon wieder ganz still und ziemlich nah am Mund. Du wackelst also rum, ich verstehe dich nicht so ganz gut. Besser so? Ja, so ist es klarer. Also nochmal. Ich habe eine Freundin, wir sind jetzt 2 Jahre zusammen. Wir haben in den 2 Jahren keinen Sex gehabt. Das funktioniert nicht. Wir streiten uns ein Kondom. Was? Ihr streitet euch um ein Kondom? Ja, ich bin dafür, dass man, dass der junge Mann sich verhüten soll. Das finde ich in dem Fall ich. Ja, da bist du für. Bin ich sehr für. Und sie ist dafür nicht. Und sie ist dafür nicht. Ich habe es versucht mit Verführungskünsten. Ich habe es versucht mit Zureden gut. Ich habe es versucht mit... Moment mal, ihr seid 2 Jahre zusammen. Ja. Ihr seid ein Paar. Wir sind ein Paar, ja. Und ihr habt in diesen 2 Jahren keinen Sex miteinander gehabt? Genau, keinen Sex. Nur weil du ein Gummi anwenden möchtest beim Sex und sie das nie will? Richtig, genau. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist... Das ist ja unglaublich. Sie ist zum Arzt gelaufen, sie hat einen AIDS-Test machen lassen, sie hat einen Hepatitis-C-Test machen lassen, sie hat sämtliche Krankheiten, halt Arztbericht drüber. Ich habe gesagt, was bringt mir das, wenn du Arztberichte hast? Ich habe vom Arzt 2 Dokumente, dass ich das nicht habe. Ich sage, ich bin aber trotzdem noch dafür, dass wir uns verhüten sollen. So, jetzt habe ich 2 ganz heiße Fragen. Die erste Frage ist, warum will sie nicht, dass ihr mit Gummi schlaft? Das ist ganz einfach. Erst habe ich gedacht, sie hat eine Latexallergie. Ja. Welche, die haben da wirklich Probleme mit. Gut. Es gibt auch Gummis ohne Gummi und ohne Latex, egal. Genau, dann habe ich gefragt danach, nein, das ist sie immer nicht mehr. Ich habe gesagt, was ist denn dann der Grund, dass du nicht verhüten willst? Ja, ich möchte unbedingt ein Kind von mir. Ich sag, pass mal auf, ich möchte es noch nicht, weil ich sag, wir sind zwar 2 Jahre zusammen, ich habe gesagt, wenn wir verheiratet sind, es ist kein Thema. Also sie will deshalb nicht, dass du ein Gummi benutzt, weil sie von dir schwanger werden möchte. Richtig. Ich meine, andererseits, wenn sie sagt, ich habe diese ganzen Tests machen lassen, ich bin kerngesund. Richtig. Ne, könnte man ja sagen, ihr seid in einer Beziehung, ihr seid ein Liebespaar. ich bitte um Entschuldigung, heute läuft alles schief. Hier in der Ecke liegt mein Handy und ich habe das Handy nicht ausgeschaltet. Bitte alle meine Freunde, die diese Sendung jetzt sehen und meine Nummer haben, bitte simst mir nicht oder ruft nicht an, dann klingelt das nämlich jetzt hier. Also, wenn man ein Liebespaar ist, könnte man auf dem Standpunkt stehen, wir haben das alles abgeklärt, gesundheitlich, toll, wir lassen die Gummis weg. Und, ne, könnte man. Aber du hast jetzt Angst davor, dass sie schwanger wird. Richtig, weil sie nimmt keine Pille, sie macht also nichts in der Richtung. Und das heißt für mich ein Riesenproblem, weil ich habe gesagt, du hast schon eine Tochter, ich akzeptiere das Kind, ich bin auch für das Kind da. Das Problem ist halt, ich möchte jetzt im Moment kein zweites Kind haben. Darf ich dir mal sagen, dass ich ganz irritiert bin und feststellen muss, dass ihr eine äußerst seltsame Beziehung führt? Wenn ihr 2 Jahre, habt ihr wirklich überhaupt keinen Sex? Oder so ein bisschen Petting-Sachen? Gar nichts? Nein, ich hab's versucht. Ihr liegt nicht mal nackt nebeneinander im Bett? Nein, das funktioniert nicht. Warum nicht? Da wird man nicht schwanger von, wenn man nicht an sich rumspielt. Das ist richtig. Das gebe ich dir auch ganz recht. Es fängt damit an, wenn ich sage, komm, lass uns kuscheln gehen oder lass uns mal, dann, vorgestern Abend habe ich eine riesen Palette aufgefahren. Ich muss mal eben die Sendung kurz unterbrechen. Was machen? Schön. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, macht nix. Also jetzt ist das Handy ausgeschaltet. Das passiert nicht wieder, ich verspreche es. Ich verspreche es unheilig. Das ist das erste Mal jetzt in dieser Sendung, dass es passiert ist. Ich verstehe nicht, wie man das dann so lange aushält. Ja, das ist... Das verstehe ich nicht. Ich bin nicht fremdgegangen, in 2 Jahren gar nichts, das bringt mir selber nichts. Aber was machst du mit deiner Sexualität? Ich habe vorgestern ein riesen Buffet aufgebaut, weil ich überraschen wollte. Ich habe mir was einfallen lassen mit Kerzen, Herzchen dazu, Rosenblätter auf dem Boden verstreut. Ich habe versucht mit Esssachen, verschiedene Früchten. Okay, um was zu bewirken? Um sowas zu bewirken, dass sie mal mit mir in Richtung Bett geht. Ja. Dass wir mal zusammen irgendwie wenigstens in der Richtung mal kommen. Mhm. Wir lagen nebeneinander im Bett und dann sagt sie, jetzt möchte ich. Ich sag, super klasse. Aber dann weißt du, Tim, das könnte ich alles irgendwie so ein bisschen noch nachvollziehen, wenn ihr mir sagen würdest, wir sind 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, 2 Monate zusammen. Aber 2 Jahre, so ein Theater. So ein Theater? Ja, warum bist du noch bei der Frau? Ich bin immer noch bei dir. Das ist es. Ich bin heute heulend aus meiner Wohnung raus. Ich habe gesagt, ich muss zu Freunden, ich kann nicht mehr. Ja, meine Frage war, warum bist du immer noch bei der Frau? Warum? Weil ich sie liebe. Hm. Und ich kann meine Liebe nicht einfach so unterdrücken. Aber du musst doch innerlich platzen vor auch aufgestauter Aggression. Ja, wir schreien uns nicht mehr an. Ich habe gesagt, das bringt uns gar nichts. Anschreien ist das letzte Mittel, was helfen würde, sage ich. Hm. Ich bin ein fürsorglicher Mensch. Ich bin nicht der Typ, der mir jetzt in Wut ausbrechen muss. Ja. Aber heute Abend hat es mir gereicht. Ich bin raus, ich bin zu Freunden und sage, Leute, was soll ich noch machen? Ich habe alles versucht. Du bist jetzt nicht, im Moment auch nicht zu Hause. Nein, ich bin jetzt bei guten Freunden. Mhm. Und die sind natürlich... Ich höre die guten Freunde sprechen im Hintergrund. Ja, also Nina ist eine super Freundin von mir. Also was sagt denn deine Freundin dazu? Also die, eine Bekannte von mir. Die Bekannte, ja, was sagt denn die dazu? Die sagt so, du bist bescheuert, ich hätte mich schon lange von dir getrennt. Mhm. Das würde ich auch sagen, fast. Ja. Nochmal. Das ist mir völlig unbegreiflich, wenn man so eine Beziehung führen kann. Ja. Wohin gehst du mit deinen sexuellen Bedürfnissen? Mit meinen Bedürfnissen? Ja. Meistens mache ich das mir selber. Was soll ich denn machen? Mhm. Ich weiß doch nicht. Ich versucht, mit gut zu reden. Ich habe sie eingeladen. Wir sind weggegangen. Wir machen fast jeden Abend was zusammen. Wir versuchen dann mal in Abend mal eingeschlafen. Mhm. Das ist schon mal ein Wahnsinn-Push. Aber leidet sie denn nicht auch darunter? Das muss doch zu einer permanenten Spannung zwischen euch führen. Ich versuchte mit gut zu reden. Ich habe mir einen ärztlichen Rat geholt, weil ich sage, vielleicht an mir, dass ich das nicht will oder einen Komplex davor habe. Mhm. Ich weiß nicht. Dann hat der Arzt gesagt, sie sind kerngesund. Gut, ich wiederhole meine Frage nochmal. Leidet sie denn nicht auch darunter? Das ist ja eine permanente Spannung. Irgendwo schon. Und jetzt hat sie gesagt immer, so geht es nicht weiter. Ich sag, was soll ich denn machen? Du willst nicht mit Kondom schlafen, ohne Kondom schlafen. Ich muss es nochmal sagen. Habt ihr nicht ständig Krach, auch wegen anderer Sachen? Nee, das eigentlich weniger. Da muss doch wirklich sich ein Zorn aufgebaut haben, der sich überträgt auch auf andere Dinge des Alltags. Das kannst du mir nicht erzählen, Mensch. Und jetzt, ihr Pärchen, wohnt ihr auch zusammen? Wir wohnen zusammen, ja. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das andere irgendwie so relativ normal läuft. Da stimmt aber ganz grundsätzlich was nicht. Wir sind jetzt ein halbes Jahr in einer Wohnung zusammen. Hm. Also vorher haben wir getrennt gewohnt noch. Mhm. Bin also hin und her gefahren, sie wohnt in Düsseldorf. Ich bin jeden Tag von Wuppertal nach Düsseldorf gefahren. Ja. Haben sie mir gesehen, haben... Gut, das haben wir verstanden. Zwei Tage da und dann bin ich nach Hause gefahren. So, die Frage ist jetzt, wie soll es weitergehen? Ja, genau. Wie soll es weitergehen? Ja, ich habe das gedacht mir so... Ich habe jetzt ihr ein Ultimatum gestellt. Ist es nicht die schönste Art? Ich weiß es selber von mir. Ich sage, ich bin ein Gemütsmensch. Wer mich kennt, der weiß es von mir. Gut, keine langen Einleitungen. Welches Ultimatum hast du ihr gestellt? Ich habe gesagt, sie soll sich jetzt entscheiden. Mhm. Für eine Sache. Ja. Ich habe gesagt, es tut mir leid um deine Tochter. Das heißt also, im Prinzip, salopp ausgedrückt, du hast die Faxen dicke. Richtig. Es muss jetzt eine Lösung her. Sehe ich auch so. Das sehe ich ganz genauso. Sag nochmal, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, was ihr da gemacht habt, 2 Jahre. Nein. Kann die Haltung auch deiner Freundin nicht verstehen, dass sie permanent oder absolut ein Kind haben will von ihr, wenn du es nicht haben willst. Ich finde, wenn man sich liebt, wenn es eine gute Beziehung ist, muss man da eine Lösung finden. Richtig. Dieses Affentheater muss ein Ende haben, was du da beschrieben hast. Insofern finde ich das Ultimatum richtig. Richtig. Wenn du noch einen Tipp von meinem Psychologen haben möchtest, würde ich dich gerne mit ihm noch verbinden. Ja, das ist gut. Dann legst du bitte auf und Johannes, so heißt der, ruft dich gleich an, Tim. Ja gut, dann grüße ich dich und dein Team noch. Ich danke dir. Schöne Grüße von der Nina, die freut sich nämlich auch. Sie guckt deine Sendung sowieso jetzt. Schöne Grüße zurück an die Nina. Tschüss. Tschüss. Und von der Tochter auch noch. Kirsten, 38 Jahre und Kerstin, 32 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domiane. Jetzt rede ich zuerst mit Kirsten. Nee, erst Kerstin, 32 Jahre. Und ihr macht bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise, sonst haben wir so einen Hall im Hintergrund. Das war so? Ich hoffe das. Ja, wenn es ganz leise ist, ist es okay. Ist es ganz leise? Ja. Kerstin, um was geht's? Also es geht darum, ich bin Kerstin, 32, ja. Kriminalkommissarin. Wow. Und habe Kirsten kennengelernt über Internet. Ja. Und ist Ex-Junkie, 15 Jahre drauf gewesen. Ja. Und habe sie lieben gelernt, lebt bei mir. Mhm. Und ich liebe sie über alles. Und eigentlich rufen wir nicht an, weil wir ein Problem haben, sondern eigentlich rufen wir deshalb an, weil wir der Menschheit sagen wollen, dass es wunderschön ist, wenn man einen Menschen trifft, den man liebt, den man so liebt, wie er ist, und darüber lieben kann. Ich wollte gerade sagen, als du so eingeleitet hast, wollte ich dazwischen gehen und sagen, Mensch, ist doch toll. Klingt doch alles wirklich wie Glück und eine tolle Entwicklung. Ja. Aber nun hast du ja unterstrichen, ich bin Kerstin, 32 Jahre alt und bei der Polizei, Kriminalbeamtin. Ganz genau. Und deine Freundin, die Kirsten, ja, kommt quasi jetzt von der ganz anderen Seite, ne? Ganz andere Seite, ja, ganz genau. Hat dir das am Anfang, als du das erfahren hast, was sie für eine Vergangenheit hat? Das war ganz witzig. Wir haben uns übers Internet kennengelernt, haben uns gemailt, haben uns geschattet, haben uns wieder gemailt und das ging über ein halbes Jahr. Mhm. Und haben dann ein Date ausgemacht und sie, wie ich im Nachhinein erfahren habe, hatte ganz große Bange darum, mir das zu sagen. Mhm. Und sie kam dann zu mir, hat mich auch darum gebeten, das erste Treffen bei mir zu Hause zu machen, worauf ich mich auch eingelassen habe. Weil ich einfach mich dabei gut gefühlt habe. Ja. Obwohl ich als Polizistin schon Bedenken hatte, ja, dachte ich mir, okay, tu es zur Seite, sie hat ihren Grund, ich kann da gut mit umgehen und mach das einfach. Und sie saß dann hier bei mir auf dem Sofa und hat dann sofort angefangen zu erzählen. Und das war für mich einfach auch viel Vertrauen. Das glaube ich, dass sie so offen damit umgegangen ist. Ganz genau. Ist sie vorbestraft? Ja, auch. Weswegen konkret? Auch wegen Drogen. Wegen Drogengeschichten. Ja, aber es ist auch sehr lange her und ich konnte damit also, ich kann damit sehr gut umgehen. Ja. Und auch natürlich deshalb darüber, weil sie beim ersten Treffen sich sofort hingesetzt hat und gesagt hat, ja, so und so ist es. Ich glaube auch, es wäre viel schwieriger gewesen, wenn sie um den heißen Brei herumgeredet hätte oder es verschwiegen hätte oder vielleicht sogar dich anfangs belogen hätte, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann hätte ich, glaube ich, sie auch weggeschickt. Ja, man hat auf jeden Fall. Ja. Aber es war halt so gewesen, dass sie gekommen ist und sie hat sich hier auf mein Sofa gesetzt und hat sofort angefangen und gesagt, ich muss dir was sagen. Wir haben uns jetzt ein halbes Jahr geschattet, haben ein halbes Jahr gemailt, aber ich konnte es dir nicht sagen. Ich bin fast tot umgefallen, als ich erfahren habe, dass du bei der Polizei bist. Und das war dann aber schon ein paar Monate vorher. Also das mit der Polizei hattest du ihr schon gechattet auch? Das hatte ich ihr gechattet. Und daraufhin hat sie sich aber noch zurückgehalten. Sie hat dann erst mit der Wahrheit rausgerückt, als sie dann bei dir saß. Ja, sie hatte totale Angst. Jetzt gib mir mal bitte die Kirsten. Ich will da mal hören, wie es ihr zumute war. Ich gebe dir die Kirsten. Ja, okay. Ja, das mache ich. Hallo Domian. Hallo Kirsten. Ich kann gar nicht glauben, dass ich dich wirklich mal spreche. Schön. Das ist eine tolle Geschichte, die ich da höre. Du als Ex-Junkie und vorbestraft, ja, verliebst dich per Chat im Internet in eine Polizistin. Ja, und das habe ich auch erst nach Monaten erfahren von ihr, habe das dann auch immer versucht, gar nicht zur Rede zu bringen, ja, irgendwie beruflich. Und habe mir dann aber vorgenommen, weil ich schon da gemerkt habe, das ist mir sehr ernst, dass ich ihr das, wenn dann überhaupt, sagen muss. Ich bin jetzt seit über 12 Jahren clean, war im Substitutionsverfahren und hatte auch keine Rückfälle. Als du da saßt bei ihr, das erste Mal. Oh, ich habe nur geweint. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann zu einer solchen Verabredung, wenn man sich das vorgenommen hat, und davon gehe ich aus, dass du es getan hast, irre aufgeregt hinfährt, ne? Ja, weil war ich auch. Ihr habt ja so lange euch schon kennengelernt und wahrscheinlich waren auch schon Gefühle im Spiel. Ja. Und es hätte ja sein können, dass sie ganz rigide reagiert und sagt, nee, komm. Ich habe mir auch gedacht, also Polizei habe ich ja auch nicht die besten Erfahrungen jetzt, sage ich mal, mit meiner Vergangenheit. Und ich habe schon gedacht, vielleicht sind da so viele Vorurteile, dass sie damit einfach nicht klar sind. Aber ich meine, du hattest ja ein schlagendes Argument, hier, ich bin 12 Jahre clean. Ja, ich meine, deshalb habe ich mich wahrscheinlich auch getraut, weil ich dachte, das spricht natürlich für mich. Was machst du denn heute vom Beruf? Ich habe bis vor kurzem eine Umschulung gemacht, aber die musste ich leider abbrechen, weil ich jetzt noch was Trauriges habe. Ich habe erfahren, dass ich eine ziemlich schlimme Krankheit habe, hat sich aber jetzt relativiert, aber ich habe eigentlich immer im Büro gearbeitet. Im Büro gearbeitet? Ja, als Sekretärin. Was für eine, wenn ich fragen darf, was für eine schlimme Krankheit ist das? Das ist Hepatitis C. Hepatitis C, ja. Das ist nach 12 Jahren jetzt wohl rausgekommen. Ich habe das schon ganz lange und das ist, aber das sind alles so Sachen, die noch dazugekommen sind und wo wir jetzt auch erst so kurz zusammen sind. Ist das. Aber das belastet auch nicht eure Verbindung? Nee, überhaupt nicht. Und deshalb denke ich oft, das ist so selten irgendwie, dass so zwei Welten aufeinanderprallen. Und das müssen wir mal der Menschheit erzählen, habt ihr euch da gedacht. Genau, wir rufen bei dem Domian mal an. Genau, das müssen wir Domian mal sagen, weil dir das bestimmt auch gefällt. Weil du Schubladen ja auch nicht magst und das auch immer mal witzig findest, wenn sich mal sowas Schräges trifft. Absolut. Irgendwo. Ich finde das wirklich ganz toll. Freue mich, dass ihr durchgekommen seid, dass ihr mir das habt erzählen können. Wir freuen uns auch. Und wünsche eurer Liebe, wie lange seid ihr jetzt? Ein halbes Jahr ungefähr, so richtig halbes zu lang? Jahr, halbes Jahr. Wünsche eurer Liebe zwischen der Kommissarin, hoffentlich bald Kommissarin. Also, ja, ist sie schon. Ist sie schon? Ist sie schon, wie spannend. Ja. Wie spannend, eine richtige Kommissarin. Ist wirklich spannend, richtig mit Waffen und allem, Mordkommissarin. Wow, da kannst du dir immer die spannendsten Sachen erzählen lassen wahrscheinlich. Ja genau, ist witzig von der anderen Seite auch mal, wirklich. Und wir gucken auch immer deine Sendung und sind total begeistert von dir, sind totale Domian-Fans, beide schon immer unabhängig das gewesen. Ist ja lieb. Und jetzt gucken wir immer zusammen. Super. Und wir sind immer, wir haben immer gesagt, wir müssen Domian irgendwann mal anrufen und ihm das erzählen, gefällt ihm bestimmt. Und ich freue mich total, dass wir durchgekommen sind. Gefällt mir richtig, wirklich. Ich wünsche eurer Liebe alles Gute. Dankeschön. Viele, viele, viele, viele tolle, glückliche Jahre und vor allen Dingen dir auch gesundheitlich. Dass, Dankeschön. Dass du dich da gut bei der Stange hältst. Das ist lieb von dir. Grüße nochmal die Carsten herzlich und alles Liebe. Okay, tschüss. Tschüss, Domian. Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt ist Timo dran. Timo ist 17 Jahre. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Timo. Erstmal, deine Sendung ist klasse. Dankeschön. Und ich habe also so ein Problem mit einer Freundin, mit der bin ich eine Woche zusammen. Mhm. Und die ist 15. Also, die ist ziemlich zurückhaltend und jetzt wollte ich gerne von dir ein paar Tipps haben, wie ich so weiter auf sie zugehen kann. Mhm. Wie hat sich denn das Verhältnis so angenähert in dieser einen Woche? Wie also, verkehrt ihr denn so miteinander? Also wir sind auf derselben Schule und dann sehen wir uns immer auf dem Pausenhof, dann unterhalten wir uns, was halt gelaufen ist so in der Woche und so und am Tag. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, war ja auch erst eine Woche, von der ihr erzählen konntet, ne? Aber ihr erzählt so die Alltagssachen vom Tag. Mhm. Ja. Und ist es so nett miteinander? Ist sie, ist sie sehr, sehr, sehr freundlich zu dir? Auf jeden Fall. Also sie zickt nicht rum, sagen wir es mal. Ja. Ist ja auch schon mal viel wert. Ja. Und du hast ja den Eindruck, dass sie dich auch schon nett findet. Ja, das merkt man. Mhm. Und es gab aber noch keine körperliche Annäherung, weil Händchen halten oder sowas. Doch, also wir haben schon Zungenkuss gehabt. Hey, so weit ging's schon. Ja, also da sah man dann wirklich, sie liebt mich und ich lieb sie. Mhm. Und dann Samstag war sie hier bei mir zu Hause. Den ganzen Tag über, also dann saßen wir bei mir im Zimmer auf der Couch und haben Musik gehört und den ganzen Tag am Arm, ab und zu mal Zungenkuss zwischendurch. Also es war eigentlich ein schöner Tag. Timo läuft doch wie geschmiert, wenn das nach einer Woche schon so nah ist und so intim. Ja, nur jetzt kommt der Haken an der Sache. Ja. Sie ist wirklich ein ziemlich ruhiger, zurückhaltender Typ und deswegen weiß ich nicht, wie weit ich bei ihr gehen kann, also weil ich will da nichts falsch machen. Nee, aber ich finde, das schon ziemlich weit ist nach einer Woche. Also manchmal dauert das länger, immer mal so auch kussmäßig so nah an jemanden rankommt, vor allen Dingen auch in dem Alter, finde ich alles schon mal ganz gut. Ich würde mir da gar keinen großen Kopf machen. Lass es einfach so laufen wie bisher. Nimm dich vielleicht ein bisschen mehr zurück, als du gerne würdest wollen. Na, also ich bin kein Typ, der direkt in die Kiste will. Also ja. Diese Küsserei, die ist wahrscheinlich auch von dir ausgegangen, ne? Nein, an dem Sonntag letzte Woche, da sind wir zusammengekommen und da haben wir dann so gefragt, willst du was mit mir anfangen, sagte sie, ja. Und dann kam sie aber auch zuerst auf mich zu und dann der erste Kuss. Also wunderbar. Also ist es so ganz schüchtern nur auch nicht. Aber irgendwie, ich habe sie mal gefragt, das ist mir einem Mädchen wichtig, dass ich weiß, woran ich bin. Ich habe heute Abend noch mit ihr telefoniert. Da habe ich sie gefragt, weil das will ich immer gerne wissen, was für eine Körpergröße sie hat. Also das interessiert mich einfach. Das ist so meine kleine Macke. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie schon mal Selbstbefriedigung gemacht hat. Da sagte sie nein, weil sie hat da noch keine Lust dran gefunden. Und da habe ich sie gefragt, wie wäre das denn, wenn dein bester Freund das machen würde, wie zum Beispiel ich. Da sagte sie, mal gucken. Aber die Antwort fand ich dann irgendwie so extrem. Extrem was? Extrem. So ängstlich irgendwie, dass sie jetzt du hast sie gefragt, wie werden das, wenn ich, Timo, das machen würde bei dir, oder wie? So meinst du das? Ja. Und damit denke ich irgendwie, dass ich vielleicht schon so weit gegangen bin, so in die Zukunft denken, ja, ich will mit dir erstmal Petting machen und dann direkt in die Kiste, dass das falsch rüberkam. Aber also daraufhin hat sie gesagt, ja, mal sehen oder ja, vielleicht? Oder? Mal gucken. Mal gucken. Wie gesagt. Also Timo, ich finde schon, dass ihr weit seid. Ich finde auch schon, dass du ziemlich, also dass ihr auch ziemlich offen darüber redet, finde ich auch gut. Und habe so eigentlich von meinem Gefühl her gar keine Sorge, dass ihr euch schon schön annähern werdet. Ich würde allerdings auch an der Stelle einen Gang runterschrauben. Runterschalten, das muss nicht jetzt in den nächsten Wochen passieren. Ich kann verstehen, dass du natürlich interessiert bist und auch Lust hast und so. Das Problem an der Sache ist, Domian, ich bin 17 und habe bisher ziemlich Pech mit Freundinnen gehabt. Also ich kann dir noch mal eine Story erzählen, da war ich 13, da hat sich in einem Zeltlager so ein One-Night-Stand mit Petting, also nicht mit Sex, sondern nur mit Petting. Das war also mein allererstes Mal, wo ich so Mädchen wirklich berührt habe. Und dann mit 16 hatte ich zweimal Geschlechtsverkehr. Das war auch eine ziemlich heiße Sache, weil da ich dann noch nicht so viel Erfahrung Sachen Sex hatte, bin ich dann kurz nachdem ich dann wirklich in ihr drin war, da bin ich dann direkt gekommen. Also es war mir dann auch... Kann ja passieren am Anfang. Passiert auch erwachsenen Männern, also... So schlimm finde ich das nicht. Das habe ich auch in deiner Sendung schon mal gehört. Ja, ja, ich auch schon ganz oft. Sie hatte noch keinen Freund bisher? Einen Freund hatte sie schon, aber... Aber da ist nichts Sexuelles gelaufen. Nein, sie ist noch Jungfrau. So, Timo, wenn du dieses Mädchen wirklich nett findest, und das scheinst du ja, ne? Du scheinst ja sehr nett zu finden. Und wenn du die auch vielleicht in der nächsten Zeit, wenn du das Gefühl bekommst, ich habe die richtig lieb, dann bin ich ganz sicher, dass ihr beide einen Weg finden werdet, dass es für beide schön ist und für beide gut ist. Und lass ihr Zeit. Ich glaube, sie ist schon sehr offen zu dir, nachdem was passiert ist. Es ist schon relativ... Ich könnte sie auch die Schlüssel in unserer Beziehung ziehen lassen. Dass sie die Entscheidung nimmt. Ja, genau. Ganz so meine ich. Ja, ganz genau. Und wenn ihr noch ein paar Wochen wartest oder vielleicht ein paar Monate, ist ja auch egal. Wenn das eine gute Beziehung ist, umso schöner ist es hinterher. Weißt du, es ist auch wirklich nur schön für dich, wenn es für das Mädchen wirklich schön ist. Und wenn die das auch wirklich freiwillig macht. Das bringt dir letztendlich überhaupt gar nichts, wenn sie es nur dir zuliebe macht. Da ist die Lust nur halb so groß oder noch kleiner. Lass das mal alles sich entwickeln. Ich glaube, die Konstellationen sind gut. Das Mädchen ist ja schon sehr offen dir gegenüber und dann wird die Sache schon laufen. Ne? Mach mal so. Alles Gute. Ja, deine Sendung ist klasse und grüße nochmal dein Team. Danke, Timo. Alles Gute. Und grüße deine Freundin herzlich von mir. Ja, kann ich machen. Und kann ich vielleicht ein Autogramm haben? Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay? Okay. Tschüss. Tschö. 1 Uhr 32 und 55 Sekunden. Wir machen eine ganz kleine Pause. Und 33 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt auch schon mal der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Themennacht, morgen heißt das Thema In den Fängen einer Sekte. Ich möchte mit Leuten reden, die zurzeit in einer Sekte sind, sich sehr unwohl fühlen dort und da raus möchten. Und wir können vielleicht gemeinsam beraten, wie man das machen kann. Oder ich möchte mit Leuten reden, die mal in einer Sekte waren, in den Fängen einer Sekte. Und die uns vielleicht erzählen können, was dort passiert ist und wie sie auch wieder rausgekommen sind. So, heute aber offene Themennacht. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Nina. Und Nina ist 27 Jahre alt. Wow. Ja, hi, Domian. Was ist dein Thema, Nina? Mein Thema ist, ich bescheiß meinen Freund. Wie? Also, angefangen hat der ganze Zirkus im Mai. da war bei meinem Freund ein Haftbefehl ausgestanden und der ist dann ins Gefängnis eingefahren. Der Freund ist ins Gefängnis gekommen? Der ist ins Gefängnis. Im Mai, warum? Das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Gut, okay. Mhm. Und ja, dann ging es weiter. Am Anfang hatte ich da noch einen Job, ganz normal. Mhm. Dann hatte ich das Ganze natürlich rumgesprochen. Mhm. Und irgendwann hatte ich meinen Job los durch das Ganze. Dann stand ich erstmal auf der Straße, Miete und so weiter, das hing mir im Rücken. Moment, du hast deinen Job verloren, weil dein Freund im Knast war? Genau, ja, weil die Leute mehr oder weniger nur Blödsinn daher geredet haben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du irgendwo auf dem Land wohnst, wo man... Ja, genau. Ja. Richtig auf dem Dorf. Mhm. Und tja, dann stand ich erstmal auf der Straße, Miete und so weiter, hing mir im Nacken. Mhm. Hab dann krampfhaft versucht, eine neue Stelle zu finden. Mhm. Leider gescheitert alles. Mhm. Aufgrund des Vorfalls. Tja, irgendwann stand ich vor der Entscheidung und es war dann am 1. August. Mhm. Was magst du jetzt? Ja. Und ja, der Weg dazu hin führte mich in die Prostitution. Am 13. August war dann quasi mein erster Tag in dem Job. Mhm. Bis jetzt ist eigentlich alles ganz super verlaufen. Ja. Und jetzt habe ich mich in einen Freier verliebt. Ach du lieber Gott, es wird ja immer komplizierter. Ja, das ist total kompliziert. Aber wir halten mal fest, dein Freund ist immer noch im Knast. Der ist immer noch im Knast und weiß der nichts von der Sache. Weiß auch nicht, dass du als Hure arbeitest. Nein. Seit August. Ja, genau, der weiß gar nichts. So, und jetzt hast du dich auch noch in einen Freier verliebt. Ja. Wie arbeitest du als Hure? Auf der Straße oder bist du in einem Bordell? Oder? In einem Club. In einem Club. Ja. Mhm. Jetzt haben wir ganz viele Probleme. Wir haben das Problem, dass du einen Freund hast, der im Knast sitzt. Ja. Wir haben das Problem, dass du dich in einen Freier verliebt hast. Und wir haben vielleicht auch noch das Problem, dass du als Hure arbeitest. Ich weiß nicht, fangen wir mal damit an. Fühlst du dich in diesem Job wohl? Sagst du das, okay, ich krieg das für mich so geregelt oder macht es dir schon Probleme? Also da muss ich sagen, also habe ich wenig Probleme damit. Also ich, wenn die Stunde Kummer ist, also sprich 9 Uhr fange ich an. Abends? Abends, ja, dann ziehe ich da, wenn mich da ein Gast auswählt, ziehe ich da meine Show ab und... Sobald das die wie geht das da? Wie geht das dann in eurem Club? Bist du in einer Bar, wo die Männer dich ansprechen, oder stehst du so vor einer Tür, wo man vorbeigeht und sich die Mädels? Nee. Das ist also ich stehe da, also ich stehe nirgends rum. Also es ist ein richtiger Whirlpool-Club. Ah ja. Und die Gäste, die kommen halt, werden dann reingebeten. Dann können sie sich da Mädel aussuchen. Bin ja nicht die Einzige. Ja. Und wie viele arbeiten da noch bei dir? Das wechselt, also manchmal sind es 3, manchmal sind es 5, manchmal sind es 8. Also es ist ganz unterschiedlich. So, um 9 beginnt die Arbeit. Um das heißt, bist du jetzt noch im Dienst und hast Pause gerade? Nee, oder? Ich habe heute meinen freien Tag. Du hast einen freien Tag. Mhm. So, und diese Arbeit, dennoch wundert es mich, ich könnte mir vorstellen, wenn man vorher so etwas nie gemacht hat, dass man gerade so die ersten Male, dass es einem doch schwerfällt. Für Geld mit Männern zu schlafen? Da hast du recht. Also da muss ich jetzt vollkommen recht geben. Also 13. August hast du gesagt, das war das erste Mal. Ja, das war es. Das wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht vergessen. Genau, ja. Darum behalte ich, das hat sich in meinen Kopf reingebrannt. Genau, also der allererste Freier. Wie war es dir denn da währenddessen zumute und danach zumute? Ich hatte Schiss. Ich hatte wirklich Schiss ohne Ende. Hab mir dann auch Mut angesoffen. Mhm. Und dann Augen zu und durch. Also ich war froh, wie die halbe Stunde vorbei war. Hast du es über dich ergehen lassen? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Jetzt mittlerweile habe ich durch die Frauen, die da noch sind, gute Unterstützung erfahren. Und hast dich jetzt so arrangiert, auch mit dem Beruf und sagst, also mit dem Job und sagst, okay, ich krieg's hin, mir macht's vielleicht sogar Spaß. Würdest du so weit gehen? Spaß in dem Sinn, ja, auf alle Fälle. Hinkriegen durch, also auch mit meinen Bekannten und Freunden, die ich habe. Also die akzeptieren das zu 90% alle. So, jetzt hast du dich in einen Freier verliebt. Und jetzt habe ich mich in einen Freier verliebt, genau. Bist du denn noch verliebt in einen Freund, der im Knast sitzt? Ich weiß es nicht. Es ist halt doch schon verdammt lange Zeit. Er hat sich ziemlich verändert durch den Knast. Wie lange wird er denn noch im Knast sitzen müssen? Also, so wie es ausschaut, haben wir am Anfang November, Anfang November die Verhandlung. Ja. Und ja, jetzt stehen die Chancen 50-50, dass er rauskommt. Ach so, das kann natürlich auch dann passieren, dass er rauskommt. Genau. Mhm. Und damit habe ich mein nächstes Problem. Ja, klar, ist mir schon klar. Wie erklärst du es ihm? Ja. Alles. Wie lange wart ihr denn vorher schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. 5 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und jetzt durch wenn ich einen Besuch, ich darf ja nur alle 14 Tage ihn sehen, da empfinde ich dann in der halben, dreiviertel Stunde, wo ich da ihm gegenüber sitze, da empfinde ich dann schon als, aber ich weiß es nicht, ob ich das noch als Liebe definieren kann. Das kann ja auch eine Vertrautheit sein. Ne, wenn man 5 Jahre zusammen ist, ist man ja vertraut miteinander. Und hat das jetzt richtig reingezogen, reingeknallt, das mit dem Freier? Würdest du sagen, ich bin richtig verliebt jetzt, so wie ich das von früher kenne? Ich würde schon sagen, ja, auf alle Fälle. Also, ist der denn in dich auch verliebt? Das ist auch eine wichtige Frage. Ja. Er hat es gesagt. Ich habe ihn auch gefragt wegen meinem Job. Weil es ist doch nicht so einfach zu akzeptieren. Mhm. Also, ist der denn allein? Ist der solo? Nee, das ist das auch wieder ein Problem. Der ist seit 13 Jahren mit einer Frau zusammen. Kinder? Ein 9-jähriger Sohn, ja. Mhm. Aber er sagt selber, da ist die Luft raus aus dem Ganzen. Also die telefonieren kaum, also der ist die Woche über auf Montage. Mhm. Und die telefonieren kaum noch miteinander. Wenn sie sich sehen, dann gehen sie sich in die Haare. Mhm. Okay, also das ist aber ein richtiges Problembündel, in dem du da jetzt hängst. Mhm. Ne? Volle Kanne. Also wie würde denn dein Freund im Knast allein auf die Nachricht reagieren, wenn du sagst, pass auf, aus den und den Gründen ging es mir finanziell, existenziell wirklich schlecht. Ich habe mich für diese Tätigkeit entschieden. Ich bin jetzt Hure. Was würde er da sagen? Für den würde er Rätsel brechen. Mhm. Das weiß ich. So, dann will ich gar nicht weiterfragen, was noch zusammenbrechen würde, wenn du dann noch erzählst, ich habe mich jetzt in einen Freier verliebt. Ja. Also das heißt, du musst irgendwas tun. Ja. Du musst irgendwas tun. Du musst dich entweder von deinem Freund trennen. Also oder von dem Freier trennen. Oder von dem Freier trennen. Oder von meinem Job. Oder von deinem Job trennen. Aber deswegen habe ich ja gerade immer wieder auch noch so nachgefragt. Du scheinst dich ja mit diesem Job zumindest engagiert zu haben. Ja, also da, also ich selber. Dann möchtest du nicht so gerne weg jetzt. Was heißt gerne weg? Klar, wenn sich die Möglichkeit bieten würde, dass ich wieder als Kfz-Mechanikerin arbeiten könnte irgendwo, dann ja, sofort. Mhm. Aber bei 5 Millionen Arbeitslose, sage ich ganz ehrlich, was willst du denn da machen? Und ich finde jetzt erstmal, wenn man diese ganze Probleme sich mal vor Augen hält, in denen du da hängst, ist die erste wichtigste Frage, finde ich, du musst klären, ob du deinen Freund, der im Knast ist, noch liebst. Und ob du mit dem dir eine weitere Zukunft vorstellen kannst. Ich finde, das ist die alles entscheidende Frage. Mhm. So, und von der Antwort hängt ganz viel ab. Hängt davon ab, ob du in dem Job bleibst, hängt davon ab, ob du dich weiter in diese Verliebtheit hineinsteigerst. Manchmal steigert man sich auch in Verliebtheiten rein zu deinem Freier. Wie lange läuft denn das mit dem Freier schon? Seit 3 Wochen. 3 Wochen. Weißt du, ich wäre auch sehr vorsichtig an deiner Stelle. Wer weiß, was der dir alles erzählt, von wegen die Luft ist raus und so. Mhm. Ob der sein Leben, seine Ehe, seine Frau aufgeben würde für dich? Er sagt dir das jetzt alles, es macht ihm nichts aus und so. Aber ich sag nur Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Hm? Da guckst du nicht so hinter und der kann dir viel Honig um die Nase pinseln im Moment. Ja, das stimmt, ja. Also nochmal zur Grundfrage. Grundfrage, welches Verhältnis, welches Gefühl hast du zu deinem Freund, der im Knast sitzt, und könntest du dir vorstellen, mit dem wieder eine richtige Beziehung und ein Leben zu führen? Das, was du gerade schon gesagt hast, mit der Vertrautheit, ne? Mhm. Also mir ist es seither selber jetzt nicht in den Sinn gekommen, aber ich würde eher sagen, das trifft zu. Mhm. Weil wir hatten nicht unbedingt eine einfache Beziehung. Also wir haben uns wirklich manchmal gefetzt, dass die Fetzen geflogen sind. Mhm. Dann war es wieder monatelang schön und so weiter. Dann hatte er Probleme mit Bekannten. Mhm. Und dann ist es halt mehr oder weniger wieder im Dach abgegangen. Ich meine, das ist natürlich auch schlimm für ihn. Er sitzt jetzt ein paar Monate im Knast und alles bricht wirklich außen zusammen. Mhm. Ne, die Freundin geht in einen Job, den er ganz schlimm findet, und die Freundin geht auch noch letztendlich dann in den Job, also fremd durch den Job, also mit einem anderen Mann. Ja. Nina, ich finde, diese Frage musst du ganz, ganz, ganz klar und so scharf für dich klären und eindeutig für dich klären. Und wenn du die geklärt hast, wirst du werden sich die anderen Fragen erübrigen. Mhm. Also, oder aber du sagst, nein, ich bin wirklich so verliebt in diesen neuen Mann. Mhm. Ich mag zwar meinen alten Freund noch, aber ich kann mir eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit dem nicht mehr vorstellen. Eine Freundschaft vielleicht, aber keine Liebesbeziehung. Dann musst du deinen Weg jetzt weitergehen, den du jetzt gegangen bist. Ansonsten musst du alles umkrempeln. Ja. Na, wie gesagt, mein Freund, der hat sich ja ziemlich verändert durch den Knast. Also wenn ich da mit ihm da die halbe, dreiviertel Stunde Besuchszeit habe, der ist einfach nicht mehr derselbe. Also er ist richtig, vielleicht kommt es durchs Knastleben. Er ist richtig hart geworden. Also du bist auch noch weiter entfernt von ihm, ne? Durch ja, den genau. Knast, das, ja. Das irgendwo treiben dann die Gespräche, die man da führt, richtig weg. Also da, ich habe stellenweise, bin ich froh, dass da Leute um mich sind, weil ich stellenweise Angst kriege vor ihm. Mhm. Also auch ein schlechtes Zeichen. Durch seine Worte, die er manchmal benutzt. Also ich habe dir, Nina, jetzt meine Einschätzung gesagt, was Priorität jetzt hat und daraus folgenden Konsequenzen auch. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen nochmal redest. Ja. Weil der vielleicht noch eine ganz andere Sichtweise hat und dann hörst du auch zwei Meinungen. Ist ja auch interessant für dich. Das ist, ja. Legst du mal auf, Johannes heißt mein Psychologe, ruft dich gleich an. Okay, gut. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Claudia, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, du mir. Hallo Claudia. Deswegen hast du angerufen. Ich habe ein Problem. Und zwar, ich bin jetzt, was nicht mein Problem ist, 2 Jahre verheiratet. Mhm. Habe einen einjährigen Sohn und in unserer Ehe, also läuft seitdem mein Sohn auf der Welt ist gar nichts mehr. Wir streiten uns ständig und jetzt ist mir am Mittwoch ein Ausrutscher passiert. Nämlich? Mit dem Ex-Freund von meiner Cousine. Mit dem Ex-Freund deiner Cousine? Ja. Den du früher auch schon kanntest? Ja. Ja. Den du zufällig irgendwo getroffen hast? Ich war mit meiner Schwester, waren wir weg am Mittwoch. Mhm. Und wie es der Zufall ihm wollte, ist er in das Lokal reingekommen. Ja. Ja. Und dann ist es losgegangen. Und er hat mit mir geflirtet, ich habe mit ihm geflirtet. Ja. Und da du so frustriert irgendwo bist im Moment, hast du das Flirten auch gerne mitgemacht. Und hast es wahrscheinlich sogar genossen, dass jemand mal mit dir flirtet und freundlich zu dir ist, vielleicht begehrliche Blicke auf dich wirft oder weiß ich was. Genau. Seitdem der Junge da ist, der ist ein Jahr alt, sagst du, läuft in der Ehe gar nichts mehr. Bezieht sich das auch auf das Sexuelle? Ja. Ja, also absolut tot alles. Und wir liegen im Bett nebeneinander und das war's. Hat das schlagartig angefangen, nachdem du schwanger wurdest damals, als das Kind da war? Nee, also wie das Kind da war, hatten wir dann noch einmal Geschlechtsverkehr miteinander und dann nichts mehr. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass ich für den Mann, ich empfinde wohl noch was für den Mann. Mhm. Ich hänge auch an ihm, aber ich weiß es nicht. Ach, das heißt, du hast auch gar nicht so ein Begehren zu ihm? Du hättest auch nicht. Bei dir ist es eigentlich auch erloschen. Ja. Und bei ihm auch. Und das war vor... Bei ihm nicht, aber also es kommt überwiegend von meiner Seite. Ach so, er würde gerne mit dir schlafen. Ja. Ach so. Ich kenne es meistens umgekehrt, dass die Männer, nachdem die Frauen schwanger geworden sind, keine Lust mehr haben, dass da irgendeine Barriere ist. Bei euch ist es umgekehrt. Genau. Das heißt, du sagst dann nein, ich möchte nicht und dadurch entsteht natürlich immer wieder und immer wieder eine schlechte Stimmung. Genau. Und das färbt sich dann auch in den ganzen Alltag rein. Genau, und es bleibt auch am Kind hängen, weil er kriegt es ja auch auf einer Seite mit. Wie erklärst du ihm das denn, dass du keine Lust auf Sex mehr hast? Das ist eine gute Frage. Ich habe es bis jetzt eigentlich immer gut abblocken können. Und weil er wird sich ja seine Gedanken machen. was da los ist. Fragt er nicht so ganz konkret? Ich sage halt immer, ich bin müde, ich bin gestresst vom Kind und also, ich meine, ist auch eine billige Ausrede. Ja, sehr billig. Kannst du nicht über ein Jahr machen. Das kann man mal in ein paar Wochen vielleicht sagen, aber. Also im Klartext, du hast es ihm nicht richtig gesagt bisher. Nein. Nein. Mhm. Ich habe auch Angst davor. Weil ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Wie hat dir der Sex gefallen jetzt mit dieser Affäre? Es war schön und was anderes. Das heißt also, sein sexuelles Verlangen ist bei dir durchaus da. Doch, ja. Du hast nur kein sexuelles Verlangen zu deinem Mann hin. Ja. Kannst du das für dich erklären, wie so ein doch relativ abrupter Wechsel stattfinden kann, dass du vor der Schwangerschaft noch Lust auf deinen Mann hattest? So hab ich's verstanden. Ja. Oder zeichnete sich, eben auch nicht erklären, zeichnete sich das denn vor der Schwangerschaft schon ab, dass du weniger Lust hast? Eigentlich nicht, nein. Wie ist denn jetzt über die Sexualität hinaus dein Empfinden für ihn? Auch nicht mehr so? Also ich muss sagen, ich hatte am Wochenende mit meinem Mann jetzt wieder mal Sex, aber ist es einfach nicht mehr wie früher. Gut, aber legen wir mal die Sexualität, klammern wir das mal weg. Was empfindest du sonst für deinen Mann? Darüber hinaus. Ich mag ihn noch, aber dass ich ihn jetzt lieben würde, Liebe ist es nicht mehr. Und das war vor der Schwangerschaft, war noch Liebe da? Ja, doch schon. Obwohl so ein klein bisschen zögerlich, sagst du das auch? Nee, also doch. Doch. Doch. Ist natürlich jetzt ein schlimmes Urteil, ne, was du gerade gesprochen hast. Ich war auch schon, ich bin auch von ihm schon mal weggegangen, weil es eben überhaupt nicht mehr funktioniert hat, dass wir uns bloß noch angeschrien haben. Aber ich bin dann wieder zurück, weil ich denke mir, ich kann dann doch auf einer Seite nicht ohne ihn. Ja, das sind so die Rituale, an die man sich gewöhnt hat, die Sicherheiten, die man sich gegenseitig bietet. Genau. Aber es ist keine Liebe mehr. Du hast gerade gesagt, ich mag ihn, aber ich liebe ihn nicht mehr. Genau. Und ich begehre ihn auch nicht mehr. Nein. Das ist eigentlich das Todesurteil für eine Beziehung und auch für eine Ehe. Und darüber mache ich mir eben meinen Kopf. Und weißt du, was ich... Ich weiß, dass der andere Mann eben, er hat gesagt, wenn ich nicht verheiratet wäre, das wäre kein Problem. Aber durch das, dass ich verheiratet bin, sieht er also keine Chance. Ach so, weiter eine Affäre mit dir zu haben. Genau. Ah ja. Genau. Und das macht dir auch zu schaffen, weil du ganz gerne mit dem weiter Kontakt hättest. Doch schon, Ich glaube, Claudia, dass du dein Leben grundsätzlich neu ordnen musst. Du bist in einer unzufriedenen Beziehung, die dich unzufrieden, vielleicht aggressiv, mürbe, verspannt macht. Und das wird immer schlimmer werden. Wenn du so klare Äußerungen sagst, wie du sie mir gesagt hast, glaube ich nicht, dass sich das noch groß umkehren wird. Ja, aber es ist halt das Kind auch noch da und ich will halt meinem Kind den Vater nicht wegnehmen. Tja, aber was ich weiß, ich bin selbst ein Kind, das was aus einer Scheidung, also eine Scheidung mitgemacht hat und ich möchte meinem Kind nicht zumuten. Nee, aber mutest du deinem Kind zu, vielleicht aufzuwachsen in einer völlig kaputten Ehe? Und das Kind mag das, ne? Das Kind mag das auch, wenn Mama und Papa streiten. Und du bist ja schon so weit weg von deinem Mann, dass du dir eigentlich sogar eine Affäre ersehnst. Ne? Hast du gerade mehr oder weniger gesagt? Ja. Wenn der jetzt sagen würde, okay, dann würdest du dich darauf einlassen. Doch schon. Das finde ich nicht gut. Ich finde es nicht gut. Ich finde wirklich, dass man da, so schwer das ist und so kompliziert das auch ist, ist mir völlig klar, Familie, Kind und man nimmt Rücksicht und so weiter. Musst du für dich und für dein Leben ein klares Verhältnis schaffen? Schwer. Ich weiß auch gar nicht, oftmals in solchen Fällen sage ich dann den Anrufern, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr zu einer Eheberatung gehen würdet. Das haben uns auch schon viele vorgeschlagen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. zumindest um eine Klarheit herauszubekommen. Ja. Ich habe aber keine große Hoffnung, dass durch diese Beratung ihr nochmal zueinander kommt, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast. Die Beratung könnte aber den guten Effekt haben, dass ihr euch gütlich auseinanderdividiert. Mhm. Mhm. Das könnte der Vorteil sein. Und ihr müsst das ja gütlich machen für euer Kind. Ja klar, das ist es ja. Du musst irgendetwas in Bewegung setzen, Claudia, jetzt. Irgendwas. Du kannst das nicht so laufen lassen. Du wirst immer frustrierter, die Ehe wird immer verspannter und letztendlich leidet das Kind auch darunter. Wenn er dazu zu bewegen ist, zu einer Beratung, zu einer Eheberatung zu gehen, dann mach das. Und lege dann du aber auch die Karten dort in dieser Beratungssituation klar auf den Tisch und dann wird man sehen, was sich daraus entwickelt. Hm. Das wäre mein Ratschlag an dich. Doch, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Gut. Alles Gute. Ja, ich wünsche euch auch noch alles Gute. Dankeschön, Claudia. Alles so. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Silvio, 36 Jahre, guten Morgen. Ja. Silvio, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Ich habe so ein Problem, das ist ganz einfach, ich wollte mit dir mal über Kindstod reden, weil von meiner Tochter, die ist 17 und da ist die Kleine gestorben, die 14 Monate alt war. Mhm. Kürzlich jetzt? Kürzlich erst am Dienstag. Am Dienstag. Mhm. Und die wird morgen auch beerdigt und für mich ist das so ein Problem wegen meiner Tochter, weil mich immer fragen tut, warum und sowas alle, ne? Mhm. Und da findet man natürlich die Antwort nicht drauf und selber fällt ja einen auch so schwer. Mhm. Das Kind ist 14 Monate alt geworden. 14 Monate alt geworden. Mhm. Fing gerade an so zu laufen und so. Man hat gerade das gekürzt und alles rausgehabt. Mhm. Und dann natürlich kam da die böse Überraschung, wo meine Tochter in das Kinderzimmer gegangen ist. Mhm. Und dann so vorgefunden, ne? Ist das Kind in der Nacht verstorben? Nee, die hatte sie mittags hingelegt, zum Mittagsschlaf. Mhm. Und ihr Freund war im Wohnzimmer Puzzle machen. Und sie wollte sich auch eine Stunde hinlegen. Ja. Und dann hast du so einen Gedanke gekriegt, Mensch, die schläft schon 2,5 Stunden. Ja. Jetzt gehst du mal reingucken. Und dann hast du da eben gefunden gehabt, ne? Mhm. Und da war nichts mehr zu machen, da war sie schon gestorben. Da war schon nichts mehr zu machen. Mhm. Der Freund ist noch aufgesprungen, hat noch geguckt, hat sie schneller in der Decke genommen. Mhm. Ist noch im Krankenhaus rüber, aber das war schon also zu spät. Jetzt hast du das große Problem, da deine Tochter ja auch noch sehr jung ist, nämlich 17 Jahre, wie du sagst. Genau. Dass da als Vater man auch irgendwie Trost spenden möchte. Ja. Oder eine Erklärung geben möchte oder so etwas. Irgendwie bist du ja auch immer da und hast soweit alles immer so geregelt gekriegt in den Alter, so was man so regeln konnte. Mhm. Wohnt ihr in einem Haus zusammen? Nee, sie wohnt bei ihrer Mutter. Ich bin mit der Mutter getrennt. Ach so, aber ihr wohnt in einer Stadt oder einem Ort? Genau, oder? Im einen Ort, genau. Mhm. Und dein Verhältnis zu der Tochter ist eigentlich gut? Also, fein. Also wir verstehen sie mehr gesagt wie zwei gute Freunde, ne? Nicht so wie Vater, also innige Beziehung auch so. Der ist sehr gut. Und natürlich jetzt als Vater kannst du eine volle Wand, weil da kannst du ja nichts mehr machen, da kannst du nicht mehr helfen. Das ist das Schlimme, dass man dann als Angehöriger oder als Freund auch, wenn so etwas passiert ist, man kann ja letztendlich keine Erklärung abgeben. Nee, gibt es ja auch gar keine. Es gibt keine Erklärung. Genau. Und es gibt in dem Sinne auch eigentlich gar kein richtig tröstendes Wort. Das Einzige, was man tun kann, als das... Keine Wolfe. Nein, aber weißt du, was man tun kann, ist, dass man einfach immer rund um die Uhr für den Betroffenen da ist. Dass man dem signalisiert, du kannst immer bei mir weinen, du kannst immer bei mir sprechen, du musst keine Rücksicht auf meine Gefühle nehmen, jetzt sind deine Gefühle wichtig. Das macht er nicht, also sie redet mit mir direkt über alles, ne? Und man fragt natürlich, warum ich und ich wieder haben, ganz am Anfang, wo das jetzt war, und morgen ist natürlich der schwerste Gang. Ne? Das glaube ich, ja. Das ist natürlich die Beerdigung, und da denke ich mir mal, das wird das Schwerste für uns alle jetzt zu werden. Aber immer eben die fragenden Augen, die du dann vor dir hast, ne? Ja. Warum wir? Warum? Weshalb, ne? Ist dein Verhältnis zum Schwiegersohn auch gut? Ist auch gut. Auch gut. Auch gut. Und er sagt ja auch, also er versteht es auch nicht, ne? Und warum gerade uns so ein Schicksal also eintreffen muss, ne? Ja, es ist ja auch unbegreiflich und es ist erschütternd traurig und schmerzlich. Ja, und das ist der Kind jetzt, oder eins ist der Enkelkind auch gewesen, ne? Wenn du da so vorstehst, also... Mhm. Du kannst nichts mehr sagen. Du kannst auch nur noch im Arm nehmen, mit weinen. Ja. Also bleibt dir nur noch die Trauer und so noch übrig. Ich glaube, das ist das Einzige, was man wirklich tun kann. Mhm. Dass der andere auch nicht die Angst hat, dass er sich zurücknehmen muss nach dem Motto, ich kann jetzt nicht wieder damit anfangen, sondern dass man wirklich sich gehen lassen kann als Trauernder. Mhm. Ja, Schlimmste ist jetzt noch so, wenn du jetzt so dabei stehst, immer, wenn wir so da hingegangen sind, bin ich ja noch zuletzt hingegangen und dann immer das Fragende. Und du selber fragst dich das ja auch, du klar, selber hast ja dein Gefühl, Schwankungen und so weiter, da stehst ja auch davor, ne? Silvio, meine Sendung ist jetzt zu Ende. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Das war's für heute. In der Technik war Gudrun Hausen. Morgen heißt unser Thema In den Fängen einer Sekte. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Gute Nacht.